das ist Deutschland, so was das. Party, Punk, Stop, Politik. Wille Maja fliegt auf von dir. Achtung Leute, klein und groß. Macht uns doch echt, geht wieder los. Wir scheißen auf das halbe Jahr. Das Neuland wird wunderbar. Ja. Und das Wort macht uns frei. Party, Punk, der Film ist frei. Und das Wort macht uns froh. Let's go!